Bis 1971 waren in Österreich gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen verboten und strafbar. Schwule und Lesben mussten sich verstecken und konnten sich nur im Untergrund treffen. Der Fernsehmoderator und Autor Günter Thola erzählt. Damals hatten alle oder fast alle, die Fliege, die Blume, das Täubchen, weiß ich was, Decknamen, damit man im Falle, dass eine Razzia ist, einen anderen gar nicht kennt in Wirklichkeit, nicht verraten kann. Polizeirazzien in einschlägigen Lokalen wie der Alten Lampe in Wien waren an der Tagesordnung. Hat mich der Teufel geritten, da drüben bin ich gesessen mit meinem damaligen Freund, ich weiß es gar nicht mehr, wer es war, und hab dem also einen Schock genommen und hab ihm einen tiefen Kuss gegeben. Und die, so man sich vorstellt, von da bis darüber sind es ungefähr 5 Meter, also der Polizist muss mit langen Schritten gegangen sein, denn wir waren noch gar nicht so richtig im Küssen drin, habe ich schon die Hand auf der Schulter gehabt, das hättest jetzt nicht tun dürfen, Bursche. Bursche, komm mit. Ja. Scheiße. Tolar verbrachte nur eine Nacht im Polizeigewahrsam. Anderen erging es schlimmer. Friedemann Hoflehner berichtet, wie es ihm im Linz der 60er Jahre erging. Und an einem dieser Samstage bei so einer Razzia bin ich einfach ganz routinemäßig einer derer gewesen, die gefragt worden sind nach einem Ausweis und konnte keinen vorweisen. Ein gefundenes Fressen. Und wurde mitgenommen. Auf die Frage, ob ich eigentlich wisse, welchen Ruf dieses Lokal hat, habe ich gesagt, ja. Dann kam die nächste Frage, nämlich die Frage, ja, wissen Sie, dass dort Homosexuelle verkehren? Worauf ich sagte, ja. Und dann kam die Frage, ja, wenn Sie in dem Lokal aufgegriffen worden sind zur Ausweiskontrolle, wenn Sie sagen, Sie wissen, dass dort Homosexuelle verkehren, ja, sind Sie womöglich auch einer? Und ich sagte, ja. Die nächste Frage war nämlich die, na ja, mit wem haben's denn dann so? Haben's überhaupt was, sowas schon gemacht? Worauf ich noch ja sagte. Und dann war die Frage, ja, aber mit wem? Und ich sagte, das sage ich nicht. Daraufhin war es selbstverständlich, unter Apostroph, selbstverständlich einmal die erste Watschen. 3 Tage, vom ersten Augenblick selbstverständlich, Nahrungsentzug. Während der gesamten Zeit Schlafentzug und in etwa jede Stunde Kreuzverhör. Und dieses Kreuzverhör spielte sich eben so ab, dass, und jetzt gehe ich wieder außerhalb und schaue mir das wieder im Film an, dass dieser kleine, damals sehr klein noch merkwürdigerweise, ungeheuer dünne, sehr zerbrechlich wirkende junge Mann von 7 Bullen, im wahrsten Sinne des Wortes, von 7 Bullen Tag und Nacht einfach nur verdroschen worden ist. Ununterbrochen in dem Bestreben, aus dem auch nur einen einzigen Namen herauszukriegen. Das Totalverbot gleichgeschlechtlicher sexueller Handlungen wurde 1971 von der Regierung Kreisky abgeschafft. Doch das bedeutete nicht das Ende der Diskriminierung von Schwulen und Lesben. Werbung für Unzucht mit Personen des gleichen Geschlechts blieb verboten, ebenso Verbindungen zur Begünstigung gleichgeschlechtlicher Unzucht. Das heißt, homosexuelle Menschen durften keine Vereine gründen, um sich zum Beispiel gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz zu wehren. Einen Zeitungsartikel zu veröffentlichen, der über sexuelle Praktiken aufklärte, war strafbar. Strafbar blieb auch die gewerbsmäßige gleichgeschlechtliche Unzucht, also die schwule Prostitution, während heterosexuelle Prostitution legal war. Und das sogenannte Schutzalter, also das Alter, ab dem freiwillige sexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen und Jugendlichen erlaubt sind, betrug für Beziehungen zwischen Männern 18 Jahre, aber für Beziehungen zwischen Männern und Frauen und für Beziehungen zwischen Frauen nur 14 Jahre. Ein 20-Jähriger mit einem 16-jährigen Freund war also in Gefahr, eingesperrt zu werden. Das belastete auch die jüngeren Partner. Der Schriftsteller und Fotograf Christian Schreibmüller. Ich habe halt in dem Zusammenhang viele Fälle mitgekriegt, wo zu meinem Erstaunen eher die jungen Burschen gesagt haben, dass es für sie sehr belastend ist und Schuldkomplexe erregt. Nicht nur Gefängnis drohte. Einer hat sogar Elektroschocks, also das war ganz eine grausliche Geschichte. Den hat die eigene Mutter angezeigt. Und der wurde dann am Steinhof, wurde der dann Elektroschock behandelt, der ist ja vollkommenes Wrack gewesen. Wesentlichen Anteil am Kampf gegen diese Diskriminierung hatten seit 1979 die Homosexuelle Initiative, abgekürzt HOSI, und seit 1982 die Rosa-Lila-Villa. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, machte in Österreich noch eine andere Bewegung von sich reden. Während viele Wohnungssuchende keine erschwingliche Wohnung fanden, standen ganze Häuser leer. Die Besitzer ließen sie verfallen, um sie abreißen zu können und mit einem Neubau einen höheren Gewinn zu erzielen. Gegen diese Abbruchspekulation protestierten junge Menschen, indem sie solche Häuser einfach besetzten und darin Wohngemeinschaften, aber auch Kulturzentren einrichteten. Eine Gruppe von schwulen und lesbischen Hausbesetzerinnen aus der Gassergasse und der Ägidigasse forderte Raum für sich und erstritt sich von der Gemeinde Wien das Abrisshaus an der linken Wienzeile. Von Anfang an ging es darum, öffentlich zu leben, sich nicht mehr zu verstecken, sondern der Welt zu zeigen, dass man da war. Die Besetzerinnen erstritten sich 1984 einen Vertrag, der ihnen das Haus für 30 Jahre sicherte und verpflichteten sich, es selbst general zu sanieren und darin Beratungsstellen für Schwule und Lesben einzurichten.